klopft an das Fenster die Elfinen auf, mit seinen Hüten behangen. Steh auf, was liegst du im Traum? Die Sonne ist aufgegangen. Steh auf, steh auf.